Kapitel 14 Die Magier des Feuers. Gut gemacht. Ich zuckte zusammen und fuhr herum. Velaya, schleich dich bitte nie wieder so an mich heran. Velaya lächelte. Sie hatte ein bezauberndes Lächeln. Entschuldigung, Gewohnheit. Ihre Augen funkelten mich freundlich an. Noch nie zuvor hatte ich so wunderschöne Augen gesehen. Ein warmes Braun mit einem goldenen Schimmer darin. Wie dunkler Bernstein. Ich versank vollkommen in diesem Blick. Er lag gänzlich seinem Zauber. Aber du hast dich gut geschlagen. Mein Glückwunsch. Ich erwachte wie aus einer Trance. Ich hatte schon gedacht, ich müsste Gomez erst den Kopf verpacken, um zu beweisen, dass ich was drauf hab, erwiderte ich rasch. Velaya lachte. Mit breitem Grinsen und einem wohligen Kribbeln in der Magengegend ging ich zur Waffenkammer. Ich war Schatten. Aber was viel besser war, Velaya hatte mich beglückwünscht und gemeint, dass ich mich gut geschlagen hätte. Nachdem ich in der Waffenkammer ein Kurzschwert, einen mit Pfeilen gefüllten Köcher und einen Langbogen, wie sie auch alle anderen Schatten trugen, erhalten hatte, gingen wir hinaus in den Burghof. Dort drüben in der Schmiede bekommst du deine Rüstung, sagte Velaya und deutete auf ein einstöckiges Gebäude, dem die Vorderwand fehlte, welches dafür aber ein großes Vordach hatte. Ich werde Diego von deiner Aufnahme erzählen. Bis gleich. Und damit ging sie in Richtung Burgtor davon. Ich blickte ihr noch kurz nach. Ein weiteres Mal fiel mir auf, wie schön sie war. Fasziniert beobachtete ich ihren Gang. Er war nicht etwa aufreizend wie der billigen Damen. Nein, vielmehr hatte er etwas Graziöses, Katzenartiges an sich, das mich völlig in seinen Bann zog. Wenige Minuten später trat ich mit einem Bündel, in dem sich die Schattenkluft befand, aus der Schmiede, wo mich der unfreundliche Schmied Stone, welcher keine Gelegenheit ausließ, seine Gesprächspartner als Arsch zu bezeichnen, ausgerüstet hatte. Ich blickte mich um und sah zwei Männer an der Ecke des schmalen Gebäudes neben dem Haus der Erzbarone stehen, die dieselbe Robe trugen wie der Magier, der mir den Brief gegeben hatte. Wie er waren sie mit Kampfstäben bewaffnet. Sie mussten zu den Feuermagiern gehören. Freudig ging ich auf sie zu. Die Magier, welche beide hochnäsige Gesichter hatten, unterhielten sich miteinander. Es ist einfach unfassbar, was sich unsere Freunde vom Kreis des Wassers erlauben, sagte der eine der beiden, welcher schulterlanges, graues Haar und einen Vollbart hatte. Ich bin ganz eurer Meinung, Meister Torres. Ich persönlich hatte ja schon immer ein gewisses Misstrauen gegenüber denen, die Innos Weisheit nicht erkennen wollen. Ich will nichts gegen Meister Saturas Fähigkeiten als Magier sagen, doch er scheint sich der großen Gefahr, die durch die Sprengung des Erzhaufens droht, nicht bewusst. Vielleicht kommt er langsam in die Jahre, sagte der zweite Hochmagier, welcher nach hinten gekämmtes, schwarzes Haar und einen Schnurrbart trug. Doch Meister Coristo hat ganz recht, Meister Rodriguez. Wir können uns keinen Streit mit den Magiern des Wassers leisten. Denn dadurch würde sich die angespannte Lage zwischen den Lagern noch weiter zuspitzen. Verzeiht, ehrenwerte Magier des Feuers? Ja? Fragte der Magier namens Torres kühl und blickte geringschätzig auf mich herab. Ich habe hier einen Brief für den obersten Feuermagier. Geh zu Milton am Eingang des Tempels, sagte Rodriguez. Der gibt sich mit Boten ab. Die beiden Magier wandten sich wieder ihrem Gespräch zu und beachteten mich weiter nicht. Ich ging zum großen Eingangstor des schmalen Gebäudes, welches offenbar der Tempel der Burg war. Das große Tor in der Form des Innos-Symbols reichte bis fast unter das Dach des Gebäudes. Vor dem Tor stand ein Mann in einer roten Robe, deren Ränder mit schwarzen Flammen bestickt war. Dazu trug er eine nietenbesetzte Schärpe aus schwarzem Leder und, wie alle Magier, einen Kampfstab. Dies war die Robe der gewöhnlichen Feuermagier, wie man sie in jedem Tempel und in jeder Kapelle des Landes traf. Das verwunderte mich etwas, denn an der Erschaffung der Barriere hatten nur die Leiter der drei großen Klöster des Feuers teilgenommen, welche allesamt Hochmagier waren und die graue Roben trugen. Noch mehr verwunderte mich aber das Alter des Magiers. Er sah aus, als wäre er gerade mal 20. Er hatte mandelbraunes, leicht gelocktes Haar. Eine große Locke fiel ihm in sein hübsches, junges, faltenloses Gesicht. Und an seinem Kinn war nicht das kleinste Anzeichen eines Bartes zu erkennen. »Halt, Fremder«, sagte er mit einer freundlichen, unbeschwerten, fast kindlichen Stimme, als ich näher trat. »Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es.« Plötzlich erinnerte ich mich an den Streit der Magier im Kessel. »Du bist Milton, richtig?« fragte ich. »Ja, aber woher kennst du meinen Namen?« sagte Milton und runzelte leicht die Stirn. »Ich bin ein Kumpel von Gorn. Als ich mir das neue Lager angesehen hatte, hat er mir von dir erzählt. Ich wollte im Kessel eigentlich mit dir sprechen.« »Ach, du warst das. Und was wolltest du von mir?« »Ich habe hier einen Brief an den obersten Magier des Feuers.« »Das ist Meister Koristo. Woher hast du den Brief? Bist du ein Bote aus der Außenwelt?« »Ja, bin ich«, antwortete ich und überreichte Milton den Brief. »Warte bitte hier«, sagte der junge Magier und verschwand im Inneren des Tempels. Ich sah, wie er eine große Halle durchquerte und auf eine Art Empore im zweiten Stock stieg, auf die zwei Treppen führten, zwischen denen wiederum zwei kleine Türen lagen. Nach einigen Minuten kam Milton in Begleitung eines weiteren Magiers in grauer Robe wieder. Der Magier hatte weißes Haar, welches hinten zu einem kleinen Zopf gebunden war, und einen Kinnbart. In seiner rechten Hand ruhte ein langer goldener Stab mit einem roten Kristall an der Spitze. Ich verbeugte mich vor dem Erzmagier Koristo. Dieser deutete mir mit einer ungeduldigen Handbewegung, dass ich mich erheben sollte. »Das ist ein Brief an Meister Xardas«, sagte Koristo und wedelte mit dem geöffneten Pergament herum. Er hatte eine hohe, kalte Stimme. »Xardas? Der Mann aus meinen Träumen?« »Und was ist daran so besonders?«, fragte ich. »Meister Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Er wandte sich den dunklen Künsten zu, schon vor vielen Jahren. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, weshalb diese Barriere diese Ausmaße annahm, und zog in einen Turm im Orkgebiet. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Hat Meister Pyrokar noch etwas gesagt, als er dir den Brief gab?« »Meister Pyrokar? Ist das der Magier, von dem der Brief ist?« »Ja, bei Innos. Das habe ich doch gerade indirekt gesagt«, fuhr mich Koristo ungeduldig an. »Manchmal seid ihr Würmer wirklich schwer von Begriff.« »Er hat nichts weiter gesagt«, erwiderte ich. Die arrogante Art Koristos gefiel mir nicht besonders, aber ich wusste, dass es besser war, ihm nicht zu widersprechen. »Gut, das war alles, was ich wissen wollte. Milton wird dich angemessen für diesen Brief entlohnen.« Und damit drehte der Magier sich um und verschwand im Inneren des Tempels. Milton reichte mir einen Beutel mit 700 Erz und einen Heiltrank. »Ist er immer so?«, fragte ich. Milton nickte. »Was machst du eigentlich bei den Magiern?«, wollte ich wissen. »Es war schon immer mein Traum, Magier zu werden«, erklärte Milton. »Leider war es mir zunächst nicht vergönnt. Stattdessen wurde ich als Soldat für den Orkkrieg eingezogen. Ich desertierte und versteckte mich in Korinnes. Leider wurde ich eines Tages doch entdeckt und in die Barriere geworfen. Wenige Monate später machte Koristo mich zu seinem Schüler, weil ich etwas Großes für ihn erledigt hatte und er Potenzial in mir spürte. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass er mich nur zu seiner Belustigung in den Orden des Feuers aufgenommen hat. Und das Leben als Magier ist ziemlich hart. Magie zu wirken ist nicht so einfach, wie viele denken. Es ist mit viel harter Arbeit verbunden. Dazu kommt noch, dass die anderen Magier die höchsten und mächtigsten des Reiches sind und mich nicht als vollwertigen Magier sehen. Genau genommen behandeln sie mich wie Dreck. Aber ich sollte nicht klagen. Ich sollte es lieber als Ehre sehen, Enos dienen zu dürfen. Das sagt Meister Caristo immer. Wie ich sehe, hast du schon meinen Kumpel Milton kennengelernt. Wir drehten uns um. Es war Diego und hinter ihm stand Velaya. Den Rest des Tages verbrachte ich mit den dreien. Milton war ein netter Kerl, den eine enge Freundschaft mit Diego, Lester und Gorn verband. Diego führte mich an diesem Tag auch in das Leben als Schatten ein. Schließlich war er nun mein Vorgesetzter. Doch meine Gedanken schweiften immer wieder ab und landeten bei Xardos. Mein Interesse, was diesen Mann anging, war nun, da ich wusste, dass er mehr als eine Figur meiner Träume war, noch gewachsen. Und langsam wollte ich diesen Kerl mal kennenlernen.